Zehntens. Herz und Kreislauf. Blutniederdruck, Bluthochdruck. Blut symbolisiert das Leben. Das Blut ist der materielle Träger des Lebens und Ausdruck der Individualität. Das Blut ist ein ganz besonderer Saft. Es ist der Lebenssaft. Jeder Tropfen Blut enthält den ganzen Menschen. Deshalb die große Bedeutung des Blutes bei allen magischen Praktiken. Deshalb verwenden Pendler einen Blutstropfen als Mumia. Deshalb die Möglichkeit, aus einem Tropfen Blut eine ganzheitliche Diagnose zu stellen. Der Blutdruck ist Ausdruck der Dynamik des Menschen. Er entsteht aus dem Wechselspiel zwischen dem Verhalten des flüssigen Blutes und dem Verhalten der grenzsetzenden Gefäßwände. Bei der Betrachtung des Blutdrucks sollten wir immer diese beiden antagonistischen Komponenten im Auge behalten. Das Fließende und Flüssige auf der einen Seite und die Grenze und Widerstand setzenden Gefäßwände auf der anderen Seite. Entspricht das Blut dem eigenen Wesen, so entsprechen die Gefäßwände den Grenzen, an denen sich die Entfaltung der Persönlichkeit orientiert, und den Widerständen, die sich der Entwicklung entgegenstellen. Ein Mensch mit zu niedrigem Blutdruck, Hypotoniker, fordert diese Grenzen überhaupt nicht heraus. Er versucht gar nicht, sich durchzusetzen, sondern weicht allen Widerständen aus. Er geht nie bis an die Grenze. Begegnet er einem Konflikt, so zieht er sich schnell zurück. Analog zieht auch sein Blut sich so weit zurück, bis er ohnmächtig wird. Er verzichtet also auf alle Macht, scheinbar, zieht sich und sein Blut zurück und legt seine Verantwortlichkeit und sich selbst nieder. In der Ohnmacht zieht er sich aus der Bewusstheit zurück ins Unbewusste und hat so mit allen Problemen, die sich ihm stellen, nichts mehr zu tun. Er ist gar nicht mehr da. Eine operettenhafte Situation, wie wir sie alle kennen. Eine Dame wird in einer peinlichen Situation von ihrem Ehemann ertappt. Schon sinkt sie ohnmächtig nieder, worauf alle Beteiligten eifrig bemüht sind, sie mit Hilfe von Wasser, Frischluft und Riechfläschchen wieder ins Bewusstsein zurückzurufen. Denn was nützt der schönste Konflikt, wenn der Hauptverantwortliche sich auf eine andere Ebene zurückzieht und somit schlagartig alle Verantwortung abgibt? Der Hypotoniker kann buchstäblich nicht stehen. Er steht nicht zur Sache. Er steht nicht für etwas gerade. Ihm fehlen Standhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Er legt sich bei jeder Herausforderung nieder. Und die Umwelt hebt ihm die Beine hoch, damit wieder mehr Blut in seinen Kopf, sein Machtzentrum fließt und er wieder Macht über sich erlangt und Verantwortung übernehmen kann. Auch die Sexualität gehört meist zu den Bereichen, denen der Mensch mit niederem Blutdruck ausweicht, denn Sexualität ist stark vom Blutdruck abhängig. Häufig finden wir beim Hypotoniker auch noch das Bild der Anämie, bei dessen häufigster Form es am Eisen im Blut fehlt. Dadurch ist die Umsetzung der kosmischen Energie, Prang, die wir mit der Atemluft aufnehmen, in körpereigene Energie, Blut, gestört. Anämie zeigt die Weigerung, den einem zustehenden Teil von Lebensenergie aufzunehmen und in Tatkraft umzusetzen. Auch hier wird die Krankheit als Alibi für die eigene Passivität benutzt. Es fehlt am nötigen Druck. Alle sinnvollen Therapiemaßnahmen zur Erhöhung des Blutdruckes sind bezeichnenderweise ausnahmslos an Energieeinsatz gekoppelt und wirken genau so lange, wie man diese Anweisungen befolgt. Waschung, Bürstung, Wassertreten, Bewegung, Trimm-Dich-Übung, Kneipp-Anwendung. Sie erhöhen den Blutdruck, weil man etwas tut und dadurch Energie in Tatkraft umsetzt. Ihr Nutzen ist in dem Moment wieder vorbei, in dem man diese Übungen absetzt. Dauerhafte Erfolge kann man nur von einem Wandel der inneren Einstellung erwarten. Der Gegenpol ist der zu hohe Blutdruck, Hypertonie. Aus experimentellen Untersuchungen weiß man, dass der Anstieg von Pulsfrequenz und Blutdruck nicht nur bei erhöhter körperlicher Leistung eintritt, sondern bereits bei deren bloßer Vorstellung. Der Blutdruck steigt ebenfalls an, wenn man sich in einem Gespräch einer Konfliktsituation eines Menschen nähert, sinkt aber bereits wieder ab, wenn der betreffende Mensch selbst über den Konflikt spricht und somit sein Problem verbalisiert. Dieses aus Experimenten gewonnene Wissen ist eine gute Grundlage, um den Hintergrund des Bluthochdrucks zu verstehen. Wenn durch die ständige Vorstellung einer Leistung der Kreislauf erhöht wird, ohne dass diese Leistung jemals in motorischer Aktivität umgesetzt und entladen wird, kommt es buchstäblich zu einem Dauerdruck. Der Mensch erzeugt in diesem Falle durch seine Vorstellung in sich eine Dauererregung und das Kreislaufsystem erhält diese Dauererregung aufrecht in der Erwartung, dass es zu einer Umsetzung in Handlung kommt. Fehlt sie, so steht er unter Druck. Noch wichtiger für uns ist, dass der gleiche Zusammenhang auch auf der Ebene des Konflikts gilt. Da wir wissen, dass bereits das Konfliktthema zur Erhöhung des Druckes führt, der jedoch bereits beim darüber sprechen wieder sinkt, sehen wir deutlich, dass der Hypertoniker sich ständig in Konfliktnähe aufhält, ohne eine Lösung herbeizuführen. Er steht neben dem Konflikt, aber stellt sich ihm nicht. Der erhöhte Blutdruck findet seinen physiologischen Sinn gerade darin, kurzfristig mehr Energie zu liefern, um bevorstehende Aufgaben und Konflikte besser und energischer lösen zu können. Geschieht dies, so verbraucht die Lösung das Mehr an Energie und der Druck sinkt wieder auf den Normalwert. Der Hypertoniker löst aber seine Konflikte nicht, wodurch der Überdruck nicht verbraucht wird. Vielmehr flieht er in äußere Betriebsamkeit und versucht, durch große Aktivität in der Außenwelt, sich und die anderen von der Aufforderung, den Konflikt in Angriff zu nehmen, abzulenken. Wir sehen, dass sowohl der Mensch mit zu niederem Blutdruck als auch der Mensch mit zu hohem Blutdruck den anstehenden Konflikten aus dem Wege geht, beide mit unterschiedlicher Taktik. Der Hypotoniker flieht vor dem Konflikt, indem er sich ins Unbewusste zurückzieht. Der Hypertoniker lenkt sich und die Umwelt durch Überaktivität und überzogene Dynamik vom Konflikt ab. Er flieht ins Handeln. Entsprechend dieser Polarität finden wir den Niederdruck häufiger bei Frauen, den Hochdruck häufiger bei Männern. Weiterhin ist der Hochdruck ein Indiz für gehemmte Aggression. Die Feindseligkeit bleibt wiederum in der Vorstellung stecken und so wird die bereitgestellte Energie nicht durch Handlung entladen. Der Mensch nennt diese Haltung Selbstbeherrschung. Der aggressive Impuls führt zu Hochdruck, die Selbstbeherrschung zur Kontraktion der Gefäße. So kann man den Druck unter Kontrolle halten. Druck des Blutes und Gegendruck der Gefäßwände führen zum Hochdruck. Wir werden noch sehen, wie diese Haltung der beherrschten Aggression geradlinig in den Herzinfarkt mündet. Wir kennen noch den altersbedingten Hochdruck, der mit der Verkalkung der Gefäßwände einhergeht. Das Gefäßsystem ist ein System, dessen Aufgabe Vermittlung und Kommunikation ist. Verschwindet im Alter die Flexibilität und Elastizität, so erstarrt die Kommunikation und der Eigendruck steigt.